hierzulande. Trotzdem sind die Weichensteller außerstande, die Konzepte zu sehen, die schon lange bestehen. Lieber will man wieder mal das große Rad zurückdrehen. Man hört nur Leistung, Leistung, Leistung und weniger Zeit. Für Druck und Drill ist man allzeit bereit. Es geht darum, der Jugend die Jugend zu verwehren. Und darum müssen wir uns wehren gegen diese Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Wir müssen uns wehren gegen diese Geistgaleere. Sogar die kleinsten Kinder dürfen jetzt darauf hoffen, gebildet zu werden im Unterricht. Denn Integralrechnung schafft selbst der kleinste Wicht. Nicht spielen, sondern pauken, denn die Pauken gehen den Takt an. Lernen, lernen, lernen, denn das Leben nimmt dich hart dran. Um Freunde oder Liebe, da sollst du dich nicht scheren. Deshalb musst du dich jetzt wehren gegen diese Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Wir müssen uns jetzt wehren gegen diese Geistgaleere. Dieses Grauen geht auch bis in die Hochschulen. Da soll sich jetzt keiner mehr in freier Bildung suhlen. Europaweit wird's ökonomisch modular. Und was das bedeutet, wird bald sonnenklar. Auch hier heißt's pauken, pauken, pauken ist der letzte Sinn. Über gelerntes Reden bringt ja keinen Gewinn. Und alle stehen da und lassen es gewähren. Wir müssen uns jetzt wehren gegen diese Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Wir müssen uns wehren gegen diese Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Wir müssen uns jetzt wehren gegen diese Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Geist, Geist, Geist, Geistgaleere. Geist, Geist, Geist, Geistgaleere. Wir müssen uns wehren gegen diese Geistgaleere. Geist, Geist, Geistgaleere. Geist, Geist, Geist, Geistgaleere.